Atreo machte sich auf den Weg landeinwärts und erreichte etwa nach einer Stunde eine Straße, die mit buckeligen, unregelmäßig geformten Steinbrocken gepflastert war. Er folgte ihr, bis vor ihm eine pechschwarze Stadtmauer auftauchte. Dahinter ragten einige schiefe Türme in den grauen Himmel. Die dicken, hölzernen Flügel des Stadttores waren morsch und verfault und hingen schräg in den verrosteten Angeln. Atreo ging hinein. Irgendwo über den brausenden Wogen des Meeres hallte Fuchurs Stimme, mächtig wie der Klang einer Bronzeglocke. »Atreo, wo bist du, Atreo?« Längst hatten die Windriesen ihr Kampfspiel beendet und waren auseinandergestürmt. Als Atreo in die Tiefe gestürzt war, hatte Fuchur zunächst mit allen Kräften versucht, ihm nachzuschnellen, um ihn im Falle noch aufzufangen, doch ein Wirbelsturm hatte den Drachen in die Höhe gerissen und weit, weit fortgetragen. Fuchur bemühte sich verzweifelt, den Ort wiederzufinden, wo Atreo ins Wasser gefallen sein musste, aber selbst für einen weißen Glücksdrachen ist es ein Ding der Unmöglichkeit, im kochenden Schaum eines aufgewühlten Meeres das winzige Pünktchen eines dahintreibenden Körpers zu entdecken oder gar einen Ertrunkenen auf dem Grund. Dennoch wollte Fuchur nicht aufgeben. »Atreo«, dröhnte seine mächtige Stimme durch das Tosen der Wellen. »Atreo, wo bist du?« Atreo wanderte durch die totenstillen Straßen einer verlassenen Stadt. Der Anblick war bedrückend und unheimlich. Es war, als bestünde die ganze Stadt nur aus Geisterschlössern und Spukhäusern. Über den Straßen und Gassen hingen ungeheure Spinnweben und ein übler Geruch stieg aus Kellerlöchern und leeren Brunnen. In gewissem Sinne schien es Atreo ganz richtig, dass er gerade hierher geraten war. Das alles passte zu einem, dem keine Hoffnung mehr blieb. Und dann blieb er plötzlich wie angewurzelt stehen. Irgendwo ganz in der Nähe erklang ein raues, heiseres Heulen, das so verzweifelt, so trostlos klang, dass es Atreo das Herz zerschnitt. Alle Verlassenheit, alle Verdammnis der Geschöpfe der Finsternis lag in diesem Klagelaut, der nicht enden wollte und von den Wänden immer fernerer Gebäude als Echo zurückgeworfen wurde, bis er schließlich klang wie das Geheul eines weit verstreuten Rudels riesiger Wölfe. Atreo ging dem Ton nach, der immer leiser und leiser wurde und zuletzt in einem rauen Schluchzen erstarb. Er gelangte in einen Hinterhof, der feucht und schmutzig war, und dort lag vor einem Mauerloch angekettet ein riesiger, halb verhungerter Werwolf. Die Rippen unter seinem räutigen Fell waren einzeln zu zählen, die Wirbel seines Rückgrats standen hervor wie die Zähne einer Säge und die Zunge hing ihm lang aus dem halb geöffneten Rachen. Atreo näherte sich ihm leise. Als der Werwolf ihn bemerkte, hob er mit einem Ruck den mächtigen Kopf. In seinen Augen glomm ein grünes Licht auf. »Geh fort! Lass mich in Ruhe sterben!« Atreo rührte sich nicht. »Ich habe deinen Ruf gehört, darum bin ich gekommen. Wer bist du?« »Ich bin Gmork, der Werwolf.« »Warum liegst du hier angekettet?« »Sie hat mich vergessen, als sie fortging.« »Wer, sie?« »Die mich an diese Kette gelegt hat. Gaia, die finstere Fürstin.« »Und wo ist sie hingegangen?« Gmork antwortete nicht. Er sah Atreo aus halb geschlossenen Augen lauernd an. Nach einer längeren Stille fragte er: »Du gehörst nicht hierher, kleiner Fremdling, nicht in diese Stadt, nicht in dieses Land. Was suchst du hier?«